Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Löwenzahn ist schon seit jeher als höchst kriegerisch verschrien, denn er lässt bei gutem Winde Fallschirmtruppen feindwärts ziehen. Dichtete dereinst der Komiker Heinz Erhardt. Typischer Fall von Löwenzahn-Gegner. Und ich sitze auf der Veranda und verzehre meine Suppe und entdecke in derselben zwei Versprengte dieser Truppe. Eindeutig Löwenzahn-Opfer. So übel ist Löwenzahn nicht. Unkraut bleibt Unkraut. Lebensphilosophie à la Löwenzahn. Hauptsache Haupthoch. Ein Frühlingsmorgen auf der Wiese am Bach, Ende März, Anfang April. In den winzigen Tautropfen auf Halm und Stängel bricht sich das milchig-weiße Licht des neuen Tages. Ein früher Vogel? Früher Vogel singt das der Stunde angemessene Lied. Die ersten zarten Sonnenstrahlen streifen die grünen, noch geschlossenen Blütenblätter des Löwenzahns. Und auf geht's. Dann sieht man also diese gelben Köpfchen, wo also zahlreiche Blüten drin sind. Man sagt so, im Schnitt sind es um die 200, können aber auch bis zu 400 Einzelblüten drin sein. Und dann wartet dieser Löwenzahn darauf, dass in der Regel eine Biene vorbeikommt und ihn bestäubt. Verglichen mit anderen Wildblumen um ihn her, ist der Löwenzahn ein ausgesprochen großzügiger Gastgeber, beschreibt der Botaniker Alexander Christmann von der Technischen Universität München-Weihenstephan. Pollen und Nektar bietet die Pflanze satt. Neben dem Hinwarten auf bestäubungswillige Besucher hakt der Löwenzahn zusätzliche Punkte ab auf seiner To-Do-Liste bis zum Abend. Mit seinen Blättern hat er Photosynthese betrieben, hat also neue Kohlenhydrate produziert, ist gewachsen, hat seine Pfahlwurzeln ein bisschen weiter in die Tiefe getrieben, hat ein bisschen mehr Reservestoffe eingelagert. Und dann schließen sich diese Hüllblätter wieder über diesen Blütenköpfchen, Blütenstandsköpfchen zusammen und hüllen das wieder ein bisschen ein. Entspannte Nachtruhe. Wie überhaupt ein relaxtes Leben? Der Löwenzahn ist schließlich auf etwaige Unwägbarkeiten bestens vorbereitet. Lebensphilosophie à la Löwenzahn. Nicht aus dem Konzept bringen lassen. Der Löwenzahn schiebt seine dunkelbraune, fleischige Pfahlwurzel bis zu 2 Meter tief in die Erde. Das erhöht die Chance, im Nachbarsgarten nicht komplett ausgerissen zu werden. Auch Abmähattacken pariert der Löwenzahn. Die Rübe ist nur vorübergehend runter, denn der Nährstoffvorrat in der kräftigen Wurzel lässt Stiel plus gelbe Blütenköpfchen rasch nachwachsen. Der Löwenzahn ist ausgebufft. In der Regel wird er 10 bis 30 Zentimeter hoch. Greift sein Gegner, der Gartenfreund, aber häufig zu Rasen, Trimmer und Schere, bleibt der Löwenzahn klein und geduckt. Sprich, er bildet seine tellerförmigen Blütenköpfchen nahe am Boden. Je weiter unten, knapp über der dichten Rosette aus langen, lanzenförmigen Blättern, desto sensensicherer. Manch Nachbar mag in seiner Not erwägen, drüber betonieren. Selbst das ist einem Löwenzahn einerlei. Wenn sie also genügend Wasser haben, dann entwickeln die also starke Quellkräfte und können dann also tatsächlich Quellkräfte von mehreren Bar erzeugen, mehrere Bar Druck. Und das reicht natürlich schon aus, um den Asphalt zu wölben und gegebenenfalls aufzusprengen. Bis zu 3 Bar Druck bringt ein Löwenzahn zustande. Hypothetisch zum Vergleich. Im Labortest würde er drucktechnisch mit einer 30 Meter hohen Wassersäule mithalten. Draußen in der Welt arbeitet er sich konsequent durch Teer und Asphalt. Alles eine Frage der Ausdauer. Die hat die Pflanze. Lebensphilosophie à la Löwenzahn. Regelmäßig Revolution. Im Laufe der Evolution hat sich der Löwenzahn zum Meister der Abwehr gemausert. Ein Held der Anpassung. Der gewöhnliche Löwenzahn, so der deutsche Fachbegriff, Taraxacum Sektion Ruderalia für Lateiner. Der gewöhnliche Löwenzahn aus der Familie der Korbblütler stammt aus dem westlichen Asien und Europa. Inzwischen hat er durch gewieften Pollenflug die Nordhalbkugel komplett erobert. Auf der Südhälfte der Erde sieht man ihn dagegen sporadisch. Biologen vermuten, dass Reisende oder Händler die Samen zufällig im Gepäck verschleppt haben. Dem Löwenzahn gilt das gleich viel. Was den Wohnort anbelangt, ist er flexibel. Wiese, Wegrand, Garten, Brachfläche, Mauerritze, Schutthalde, Straßengraben. In puncto Temperatur ziert er sich nicht. Durchschnittswerte von plus 5 Grad bis 26 Grad sind ihm recht. Der Niederschlag im Jahresmittel kann minimal etwa 0,3 Meter betragen, maximal 2,7. Mit weniger oder mehr Wasser tut sich der Löwenzahn zugegeben schwer. Auch extrem weit hinauf treibt es ihn nicht. Bei gut 2800 Höhenmetern ist Schluss. Plus, üppig, prächtig, groß und langstielig blüht er dort oben am schwindelnden Klettersteig in unwirtlicher steiniger Lage nicht mehr. Er bleibt vereinzelt, klein und gedrungen, das Blütenköpfchen nahe am Boden. Wichtig ist, er schafft es, weil eben ein Held der Anpassung. Lebensphilosophie à la Löwenzahn. Genetisch genial. In Sachen Nachkommenschaft schaffen verfolgt keiner im Pflanzenreich eine derart ausgeklügelte Strategie wie der gewöhnliche Löwenzahn, urteilt der Weinstephaner Biologe Alexander Christmann. Wenn Sie versuchen, Löwenzahn zu bestimmen, Sie nehmen sich ein Bestimmungsbuch, ein botanisches, dann werden Sie sehen, der Löwenzahn wird sozusagen als Sammelart betrachtet. Dann ist die Frage, was ist eine Sammelart? Wir haben als Artbegriff, sagen wir, eine Art ist eine Gruppe von Individuen, die sich miteinander fortpflanzen kann, die eine Fortpflanzungsgemeinschaft bildet. Und da müssen wir ein bisschen in die Genetik reinschauen. Der gewöhnliche Löwenzahn besitzt unzählige Unterarten. Manche Bestimmungsbücher listen mehrere tausend auf, andere sprechen von einigen hundert. Die meisten Unterarten sind sich sehr ähnlich und mischen sich. Botaniker verlieren den Überblick. Hauptsache, der Löwenzahn kennt sich aus. Denn von außen betrachtet ist das Prozedere tatsächlich kompliziert. Normalerweise pflanzen sich die unzähligen Unterarten geschlechtlich fort. Miteinander, durcheinander, Verwandtschaftsgrad marginal. Kommt der Löwenzahn aber in die Bredouille, die Umweltbedingungen werden schlechter, die Temperaturen kühler, die Böden weniger nährstoffreich, schaltet er um aufs Klonen. Vom Prinzip her, als würde er Stecklinge von sich selbst ziehen. Diese Nachkommen haben nicht wie Mama und Papa Löwenzahn einen doppelten Chromosomensatz, sondern einen dreifachen. Sie vermehren sich asexuell. Das heißt, sämtliche Enkel, Urenkel, Ururenkel verfügen über identisches Erbgut. Das heißt, diese Klone haben unterschiedliche Eigenschaften, die sich vielleicht in der Plattform äußerlich manifestieren, die aber auch die Inhaltsstoffe betreffen können. Und Inhaltsstoffe sind beispielsweise als Fraßschutz wichtig. Und dann kann der Löwenzahn experimentieren sozusagen, ob jetzt dieser Klon in der Umwelt besser zurechtkommt. Wenn der besser zurechtkommt, dann kann er sich sehr gut ausbreiten, dann nimmt er große Flächen ein. Erweist sich nun einer dieser Klone als besonders erfolgreich, schaltet er zurück auf geschlechtliche Fortpflanzung. Damit bringt die Pflanze ihre Gene also wieder ein in die Löwenzahngemeinschaft. Ihre neuen Samen verteilt sie großflächig. Und weil bei Löwenzahns ziemlich jeder mit jedem, treffen die Samen immer irgendwann irgendwo auf willige Abnehmer. Auf der Wiese. Am Bach an einem Frühlingsmorgen. Ende März, Anfang April finden sich, wenn auch zu verschiedenen Anteilen, genetisch unterschiedlich ausgestattete Löwenzähne. Neben jenen mit zwei- und dreifachem Chromosomensatz gibt es ein paar mit vierfachem. Dazu einige sogenannte Aneuploide. Aneuploid. Es kommen zum üblichen Chromosomensatz einzelne Chromosomen dazu. Oder es fehlen welche. Ein Gendefekt. Einfach eine Mutation. Wobei, welche Rolle diese aneuploiden Löwenzähne oder solche mit vierfachem Chromosomensatz jetzt genau spielen, im Wechsel mit den zwei- und dreifach bestückten, das stellt die Forschung vor Rätsel. Da geht es schon los mit der Überlegung. Ein Löwenzahn mit dreifachem Chromosomensatz. Der pflanzt sich ja asexuell fort. Ergo ist er nicht angewiesen auf irgendwelche Bestäuber, Bienen, Hummeln etc. Warum bildet diese Pflanze trotzdem Nektar, wenn doch niemand angelockt werden muss wegen Befruchtung? Warum verschenkt der Löwenzahn die viele Energie, die er braucht, um Nektar herzustellen? Vielleicht, vermuten Wissenschaftler, vielleicht hat sich diese Variante mit dreifachem Chromosomensatz erst in jüngerer Zeit entwickelt. Dann könnte es sein, dass die Pflanze es eben in ihrer Evolution noch nicht geschafft hat, die Nektarproduktion abzuschalten. Dass ihr das just in naher Zukunft gelingt, halten Biologen für wahrscheinlich. Löwenzähne blühen mehrmals im Jahr, die Generationen wechseln rasch. Veränderungen passieren schnell. Die Botschafter in Sachen Wandel sind zahlreich. Über 200 schlanke schwarzbraune Früchte, geformt wie kleine Tönnchen, sendet ein Löwenzahn aus. Wir filigranem Pusteblumenfallschirm, unkoordiniert in alle Himmelsrichtungen, per Wind, wie er halt gerade steht und weht. Wenn aber dann die Fruchtentwicklung abgeschlossen ist, dann wächst da so ein Stiel zunächst empor und diese fädrigen Anhängsel breiten sich dann aus. Das wäre also dann das Schirmchen oben. Und dann kann der Wind diese Früchte sind im botanischen Sinne mit ihren Schirmchen dann als Fallschirme da vertreiben. 100 Meter sind überhaupt kein Problem. Ne? Man hat, theoretisch würde man sagen, es würde auch Kilometer weit gehen mit dieser Ausrüstung. Lebensphilosophie à la Löwenzahn. Auf die Ausrüstung kommt es an. Finden andere auch. Nutznießer. Freunde des Löwenzahns. Kinder lieben Löwenzahn. Der hohle Stiel, vorne aufgebogen, eignet sich als Tröte. Reißt man den Stiel in Streifen und legt diese ins Wasser, ringeln sie sich lustig. Reine Chemie. Die glatte innere Wand und die flaumbehaarte äußere Wand des Stiels sind unterschiedlich saugstark. Voilà, schon spiralt es sich. Die Milch im Löwenzahnstiel und den Blättern verursacht fröhliche braune Flecken, sobald sie mit menschlicher Haut in Berührung kommt. Absolut ungefährlich. Auch das ein einfacher chemischer Prozess. Die dünnflüssige, weißliche Milch oxidiert an Luft und Licht zu braunem, klebrigen Gummi. Bienen mögen Löwenzahn. Er blüht früher im Jahr als andere Blumen und bietet bis in den Herbst hinein Nektar und Pollen. Trotzdem dürfen die Arbeiterinnen ganz schön ranschaffen. Für 1 Kilogramm Honig muss ein Bienenvolk über 100.000 Löwenzahnblüten besuchen. Löwenzahnhonig, kräftig im Aroma, goldgelb zieht er sich über den Buttertoast. Gelee und Sirup dick auf Schwarzbrot, Löwenzahnblätter im Salat. Wer es bitter mag. Die jungen schmalen Blätter schmecken gar nicht so herb. Dazu eine leichte Speckrahmsoße. Außerdem enthalten die Löwenzahnblätter neben den Bitterstoffen Vitamin C, Kalium, Eiweiß, Fettsäuren und Mineralstoffe. Alles ganz gesund. Das wussten schon die alten Römer. Löwenzahn fördert den Gallenfluss, die Verdauung, wirkt entzündungshemmend und harntreibend. Deshalb heißt er übrigens in manchen Mundarten bis heute Bettnässer, Bettsecher oder Pissnelke. Andere sprechen gewählter von Milchblume oder Mehligstück. Die Landwirte sagen Saublume, weil sich der Löwenzahn Grenzen wie gnadenlos breit macht auf ihren Nutzflächen. Was ja nun nichts zu tun hat mit seiner medizinischen Wirkung. Wussten bereits die alten Römer. Aktuell entwickeln Ethnopharmakologen aus Inulin, einem Kohlenhydrat, das im Löwenzahn steckt, einen Stärkeaustauschstoff. Der könnte helfen, Diabetes zu behandeln. Auch die Onkologen interessieren sich für die Pflanze, beschreibt der Weinstephaner Biologe Alexander Christmann. Man hat zumindest in Zellkulturen festgestellt, dass Krebszellen durch Löwenzahnextrakt gehemmt werden. Es ist zunächst eine Beobachtung, welche Substanzen dafür verantwortlich sind oder vielleicht welche Kombination von Substanzen, ist aber noch nicht bekannt. Laborexperimente zeigen, Löwenzahnextrakt stoppt das Wachstum von Brustkrebszellen, Prostatakrebs, Leberkarzinom, Leukämie und Magenkrebszellen. Die Wissenschaftler vermuten, dass Bestandteile der Bitterstoffe eine Art Zelltodprogramm auslösen. Die entarteten Zellen begehen Selbstmord, ehe sie dem Körper schaden. Nutzen will genauso die Kautschukindustrie aus dem Löwenzahn ziehen. Biotechnologen versuchen, gewinnbringend, an den Kautschuk zu kommen, der in der Wurzel und der Milch steckt. Dass das nicht ganz leicht ist, stellten bereits die Konfliktparteien im Zweiten Weltkrieg fest. Vor allem das Deutsche Reich und Russland lieferten sich ein Wettrennen um Naturkautschuk aus Löwenzahn. Billiger sollte er die Massenproduktion von Reifen, Dichtungen, Gummiteilen machen. Autark werden wollte man in der Herstellung von Kriegsgerät. Die nationalsozialistische Führung stellte weitläufige Areale für den Anbau zur Verfügung. 1942 müssen allein im KZ Auschwitz täglich 250 Zwangsarbeiter die Löwenzahnfelder abernten. Doch dies wie jenseits der Front stagniert das Projekt. Deutsche wie russische Forscher scheitern. Der Löwenzahn lässt sich die Formel nicht entlocken, nach der er seinen Kautschuk produziert. Mit Kriegsende gerät das Unternehmen Löwenzahn-Kautschuk-Gewinnung dann auch international in Vergessenheit. Um in jüngster Zeit eine Renaissance zu erleben, schwärmt der Biotechniker an der Technischen Universität München-Weinstephan Wolfgang Eisenreich. Ein Einsatzgebiet in der Reifenindustrie wäre natürlich hier zu nennen, ganz wichtig. Aber auch andere Gummiartikel wie, Babyschnuller, Saugflaschen, Kondome, also alles, was mit Gummi zu tun hat, Dichtungen, Gummiringe, all das wäre im Prinzip möglich mit Naturkautschuk aus Löwenzahn. Und besser möglich als bisher. Denn anders als der Naturkautschuk, der aus tropischen Bäumen besonders in Brasilien oder Malaysia gewonnen wird, löst Löwenzahnkautschuk bei Menschen keine Allergien aus. Zudem wäre seine Herstellung weit günstiger. Allein die langen Transportwege fielen weg. Das wiederum würde den Löwenzahnkautschuk konkurrenzfähig machen mit synthetischem Kautschuk, der momentan im Gros der Gummiartikel enthalten ist, rechnet Eisenreich vor. Also wir haben hier Produktionspreise, die um Faktor 10 niedriger sind als beim Synthesekautschuk. Und es kommt dazu, dass der Synthesekautschuk fossile Quellen benutzt, also Erdöl letztlich. Bei einem pflanzlichen Produkt könnte man dann auf nachwachsende Rohstoffe setzen und wäre insofern auch, was den ökologischen Aspekt angeht, natürlich sehr viel besser dran. Die Strategien sind heute vollkommen anders als in den 1940er Jahren. Niemand will mehr Felder voller gelber Blütenköpfchen anlegen, von hier bis zum Horizont. Was wir am Ende möchten, ist ein biotechnologisches Verfahren, wo man in großen Biofermentern Zellen aus dem Löwenzahn dann anziehen kann und die dazu stimulieren kann, den Naturkautschuk zu produzieren. Völlig unabhängig von der Vegetationsperiode, von Witterungsbedingungen, von Flächenverbrauch, wäre das eigentlich in der Zukunft das Mittel der Wahl. Bis zur Fabrikreife gibt Eisenreich einem solchen Verfahren mindestens 20 Jahre, eher 50. Noch ist weitgehend unklar, welche Bestandteile im Löwenzahn wie an was für zellbiologischen Umsetzungsprozessen hin zum Kautschuk beteiligt sind. Was Studien bereits ergeben haben, der kaukasische Löwenzahn ist besonders kautschukreich, der deutsche sehr robust. Ergo könnte es sich lohnen, beide zu kreuzen. Gelöst werden damit aber nicht alle Probleme sein. Ein wesentliches Hindernis auf dem Weg zur komfortablen Kautschukgewinnung stellt die Milch im Löwenzahn dar. Genauer, dass diese Milch sofort verklebt, sobald sie mit Luft und Licht in Berührung kommt. In einem aktuellen Projekt wollen die Wissenschaftler in Weinstephan die Wirkung der Milch aushebeln. Womit sie nicht die Ersten sind. Etliche Feinde der Pflanze beißen sich seit jeher just an jener Milch die Zähne aus. Sie dient nämlich nicht nur dazu, Nährstoffe von der Wurzel zur Blüte zu transportieren. Lebensphilosophie à la Löwenzahn. Ich fresse dich nicht. Ob auf der Wiese, am Wegrand oder im Garten, der Löwenzahn mag zum Anbeißen aussehen. So einfach verfrühstücken lässt er sich nicht. Wagen es Käfer oder Larve trotzdem, verklebt ihnen die Milch sofort die Mundwerkzeuge. Das Tier lernt daraus. Und geht woanders hin fressen. Der Löwenzahn bleibt stehen. Als Held der Evolution. Als würdigstes unter den Unkräutern. Und als wehrhaftestes. Wähnte Weiland, Heinz Ehrhardt. Löwenzahn ist schon seit jeher als höchst kriegerisch verschrien, denn er lässt bei gutem Winde Fallschirmtruppen feindwärts ziehen. Und ich sitze auf der Veranda und verzehre meine Suppe und entdecke in derselben zwei Versprengte dieser Truppe. Sie hörten Der Löwenzahn, ein unverwüstlicher Überlebenskünstler, von Susi Weichselbaumer. Es sprachen Christiane Blumhoff, Ditte Schupp, Jerzy May und Michael Schneider. Technik Daniela Röder, Regie die Autorin. Eine Sendung von Radio Wissen.